Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. My kingdom friends. Meine Freunde des Königreichs. Let's look at verse 11. Lasst uns Vers 11 anschauen. It is true that some of you once lived in those lifestyles. Es ist wahr, dass einige von euch früher so gelebt haben. But now you have been purified from sin. Aber jetzt seid ihr von der Sünde gereinigt. Made holy. Geheiligt. And given a perfect standing before God. Und habt ein perfektes Ansehen vor Gott. Look, I really like that. Das gefällt mir sehr. Paul is confronting sin in their lives. Paulus konfrontiert sie mit der Sünde in ihrem Leben. Paul is not making it look nicer. Paulus lässt es nicht netter aussehen. He's even telling them how serious it is. They won't inherit the kingdom. Er sagt ihnen sogar, wie ernst es ist, dass sie das Reich Gottes nicht erben werden. But in the middle of that, he's reminding them. Gleichzeitig erinnert er sie aber auch daran, that they have been purified and made holy. Dass sie gereinigt und geheiligt wurden. And been given a perfect standing before God. Und ein perfektes Ansehen vor Gott erhalten haben. Look, they did not have a perfect standing before God because they didn't do any of these things. Because he wrote the letter because they still did. Schau, sie hatten das perfekte Ansehen vor Gott, nicht weil sie keines dieser Dinge taten, denn er schrieb ja den Brief, weil sie es trotzdem taten. And I love the constant how Paul constantly does this thing. Ich liebe die Beständigkeit, mit der Paulus immer wieder darauf hinweist. He constantly confronts their actions if they are not conformed with who they are. Er konfrontiert die Korinther ständig mit ihren Handlungen, die nicht mit dem übereinstimmen, wer sie sind. Who they are through Jesus Christ. Wer sie durch Jesus Christus sind. And this is what we have to understand. It doesn't matter what you do. What you are is what happened through Jesus. Das müssen wir verstehen. Es ist nicht wichtig, was du tust. Du bist das, was durch Jesus geschehen ist. Now, I didn't mean it doesn't matter what you do, like you can sin. Ich meine damit nicht, dass es egal ist, was du tust, dass du sündigen kannst. No, no, no, no. Nein, nein, nein, nein, nein. What I said is, what you do doesn't make you what you are. Ich sage, was du tust, macht dich nicht zu dem, wer du bist. And this is something we really have to grab hold of in our heart. Das musst du unbedingt in deinem Herzen festhalten. You are not defined by who you are through what you do. Wer du bist, wird nicht durch das definiert, was du tust. You are defined who you are through what Jesus did. Du erhältst deine Identität durch das, was Jesus getan hat. Once we understand that, our actions will also change. Sobald du das verstehst, ändert sich auch dein Handeln. Why is it so important? Warum ist das so wichtig? Because so many people try to become something through what they do. Weil so viele Menschen versuchen, durch ihre Taten etwas zu werden. And Paul keeps reminding them, look, you are righteous, you are holy, you stand perfect before God. Paulus erinnert sie immer wieder daran, schaut, ihr seid gerecht, ihr seid heilig, ihr seid vollkommen vor Gott. That's why you have to live that way. Deshalb müsst ihr auch so leben. I tell you what, I have never yet found a victorious Christian. Ich habe noch keinen siegreichen Christen gefunden. Who tried to live free from the power of sin? Der versucht hat, frei von der Kraft der Sünde zu leben. And was able to do that? Und dem das auch gelungen ist. Unless in his heart he first grabbed this truth. Ohne dass er in seinem Herzen zuerst folgende Wahrheit ergriffen hat. I am pure. Ich bin rein. I am holy. Ich bin heilig. I have a right standing before God. Ich habe perfektes Ansehen vor Gott. Sometimes it breaks my heart. Es bricht mir manchmal das Herz. When I see honest and sincere Christians, wenn ich ehrliche und aufrichtige Christen sehe, who truthfully do everything to overcome sin, but they will constantly fail. Die wahrhaftig alles tun, um die Sünde zu überwinden, aber immer wieder scheitern. Because the heart is not convinced who they are in Christ. Weil ihr Herz nicht davon überzeugt ist, wer sie in Christus sind. Now look. Schau. If your heart is not convinced that you are righteous, you are holy, you are perfect. Wenn dein Herz nicht davon überzeugt ist, dass du gerecht, heilig und perfekt bist. Independent from anything you do. Unabhängig von dem, was du tust. 100% dependent on what Jesus did. Und es zu 100% von dem abhängt, was Jesus getan hat. this does not become a hard belief, und dies nicht zu einem Herzensglauben wird, you will forever try to obey the Bible but live holy, but you will always fail. Wirst du immer versuchen, der Bibel zu gehorchen und heilig zu leben, du wirst jedoch immer scheitern. You will always try to flee from these sins, but you will never escape. Du wirst immer versuchen, von diesen Sünden zu fliehen, doch nie entkommen. So in the middle of Paul confronting them and telling them you can't live like this. Während Paulus sie konfrontiert und ihnen sagt, dass sie so nicht leben können. If you do, it has terrible consequences. Weil es schreckliche Konsequenzen hat. He reminds them why, because your nature has now changed. Erinnert er sie daran, weshalb? Weil sich ihre Natur nun verändert hat. Look, I really love how he finishes his statement. Ich mag es sehr, wie er seine Aussage beendet. Look what he says. Schau, was er sagt. He says, all because of the power of the name of the Lord Jesus the Messiah. Alles durch die Kraft des Namens des Herrn Jesus des Messias. And through our union with the Spirit of God. Und durch unsere Vereinigung mit dem Geist Gottes. Religion says. Die Religion sagt. You're purified because today you didn't sin. Du bist gereinigt, weil du heute nicht gesündigt hast. You're holy because today you didn't sin. Du bist heilig, weil du heute nicht gesündigt hast. You have a perfect standing before God because today you didn't sin. Du hast ein perfektes Ansehen vor Gott, weil du heute nicht gesündigt hast. The gospel says. Das Evangelium sagt. You are perfect, you are holy, you are pure because Jesus the Messiah did it. Du bist vollkommen, du bist heilig, du bist rein, weil Jesus der Messias es getan hat. You know, I had a conversation with a non-Christian this week. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer Nicht-Christin. I think she's Catholic, but not practicing. Ich denke, sie ist katholisch, aber keine Kirchengängerin. But she does not like the evangelical Christians. Sie mag die evangelikalen Christen nicht. Must have had at least an hour conversation yesterday. Wir haben uns gestern mindestens eine Stunde lang unterhalten. And she kept telling me that she's never in her whole life met people like Debbie and me. Sie sagte mir, dass sie in ihrem ganzen Leben noch nie Leute wie Debbie und mich getroffen hat. She said, do you guys go to church? Where do you guys go to church? Sie fragte, geht ihr in eine Gemeinde? I said, we don't go to church, we are church. Ich sagte, wir gehen nicht zur Gemeinde, wir sind die Gemeinde. She said to me. Sie sagte zu mir. She said, do you know, I go to church when I've sinned. Weißt du, dass ich in die Kirche gehe, wenn ich gesündigt habe? Because there the priest forgives me. Denn dort vergibt mir der Pfarrer. She said, but the evangelicals always tell me, you have to go to church every Sunday. Sie meinte, aber die Evangelikalen sagen immer, du musst jeden Sonntag in die Kirche gehen. She said, but I don't like them. Sie sagte, ich mag sie aber nicht. She said, listen to what she said to me. Hör mal, was sie mir sagte. She said, when I sin, then I go to church. They sin while they're sitting in church. Wenn ich sündige, gehe ich zur Kirche, aber sie sündigen, während sie noch in der Kirche sind. I didn't know what to say to her. Ich wusste nicht, was ich ihr antworten sollte. But think about it. Doch, denk darüber nach. Unless you believe who you truly are in Christ, you're not going to walk in any victory. Going to church and not going to church. Wenn du nicht glaubst, wer du wirklich in Christus bist, wirst du auch nicht im Sieg wandeln, ob du in die Gemeinde gehst oder nicht. Keep your focus on Jesus the Messiah. Richte deinen Blick auf Jesus, den Messias. Because of him, everything is fixed. Dank ihm ist alles in Ordnung. Then you will be able to live right. Dann wirst du in der Lage sein, richtig zu leben. See you tomorrow. Bis morgen.